Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, ich erzähle euch jetzt ein bisschen Kleinigkeit über Patentrecht und Patentwesen und Urheberrechte. Weil ich nicht dazu gekommen bin, werde ich wahrscheinlich nächsten Donnerstag, wo es weiß, nochmal Flyer zusammenstellen und das nochmal über alle Listen kippen und verteilen, weil ich einfach nicht. Ich habe euch alternativ jetzt eine 60-seitige Textwüstenpräsentation an die Wand werfen können, aber da hat keiner was von. Dementsprechend, ich werde dann noch was zusammenstellen, damit ihr auch kurz was nachschlagen könnt zu den ganzen Themen. So, ich werde insbesondere nur auf unser Wahlprogramm eingehen, da unser Grundsatzprogramm im Bereich Urheberrecht und Patentrecht einen schönen Vorteil bietet. Es ist so allgemein, dass man mit vielen Bereichen nichts anfangen kann und unsere Wahlprogramme sind so konkret, dass sie sich auch damit komplett decken. Dementsprechend solltet ihr in den Bereichen gewappnet sein, wenn ihr euch im Wahlprogramm zum Patent- und Urheberrecht auskennt. Das sollte reichen. So, beim Patentrecht. Ich versuche das Ganze jetzt mal ein bisschen zu kanalisieren. Ich habe jetzt ein bisschen Übung und weiß, wo es bisher gehakt hat. Ich versuche es erstmal auf die drei wesentlichen Eckpunkte zu kanalisieren, die wir da so drin haben. Es gibt drei Formen von Patenten, die wir pauschal erstmal ablehnen. Das fängt an mit den Patenten auf Leben, insbesondere auch Gensequenzen und Saatgut und sowas. So, warum ist das denn schlecht? Ihr müsst hier mitmachen bei mir. Die ärmere Bevölkerung sich an die Landkarte für Klemmbauer hält. Das ist ein Punkt. Hab's nicht verstanden. Weil die Entwicklungsländer sich das leisten können. Ja. Beim Saatgut ist das Problem, dass es ja hier auch Lobbyismus stattfindet und nur drei Konzerne weltweit, glaube ich, Saatgut verkaufen. Ziemlich viele. Leider auch ein Deutscher. Tja. Das ist jetzt an der Stelle, da muss man mal diskutieren. Der ethische Punkt ist ja gar nicht der Punkt unbedingt, weil das hat auch durchaus immer eine Ansichtssache, ob es gentechnisch, ja, nein, wie auch immer. Der Punkt hierbei ist halt einfach, erstmal sind das keine originären Erfindungen. Einfach mal auf der sachlichen Ebene zu bleiben, bei der Patentierung von Gen und Leben und wie auch immer. Es ist halt keine Erfindung in dem Sinne, dass es halt eine technische Erfindung ist und dementsprechend als Patent geschützt werden sollte. Hinzu kommen halt eben die Bedenken der Betroffenen, die wir jetzt schon an den Betroffenen sehen, gerade in Drittweltländern, was halt so Ackeranbau und sowas angeht. Wenn es einmal dazu kommt, dass Bauern meinetwegen gezwungen werden, bestimmte Saatgut, bestimmte Anbieter zu kaufen, haben sie regelmäßig das Problem, dass sie das Saatgut auch nur für ein Jahr verwenden dürfen, müssen danach wieder neu lizenzieren. Die Anbieter, da es so wenige Anbieter gibt, sind die auch relativ frei in dem, was halt ja, die preisliche Gestaltung dessen halt angeht. Teilweise gibt es Probleme, wenn Saatgute, die eigentlich nur auch ein Jahr halten sollen, auch auf andere Bereiche meinetwegen überspringen oder sich Kreuzungen ergeben, weil Natur macht ja nicht immer das, was man will und Pflanzen vermehren sich ja auch auf bestimmten Daten und Weisen, dass dann teilweise auch andere Bauern oder andere Landwirte auch Lizenzgebühren für dieses Saatgut benutzen dürfen, zahlen müssen oder ihren Boden teilweise roden müssen, weil halt sie das nicht entsprechend lizenziert und patentiert haben. Es gibt also eine Vielzahl Probleme dessen, wenn das halt wenn das halt so gedeckelt ist. Problem ist halt auch, dass sich diese Züchtungen natürlich auch gewisse Umweltaspekte haben, indem sie zum Beispiel darauf ausgerichtet sind, resistent zu sein, auch die Besiedlung oder Umpflanzung mit anderen Saatguten dann teilweise auch erschwert oder unmöglich machen und deswegen lehnen wir das Ganze in diesem Punkt ab, zumal es dabei eben auch um eine Befriedigung so der Grundbedürfnisse des Menschen geht, Nahrung halt und da haben wir keinen Spaß mehr. Der zweite Punkt, den wir ablehnen, was gerade aus den USA so ein bisschen noch nicht rüberschwappt, aber was dort ein Problem ist und was wir aber schon mal im Auge haben, ist die Patentierung auf Geschäftsmodelle. Mag relativ abstrakt erstmal klingen, aber wir haben so wenn man sich Fernsehanstalten oder sowas anguckt, die bestimmte Sendeformate zum Beispiel als Geschäftsmodell haben und diese halt patentieren lassen wollen. geht unserer Meinung nach auch nicht, weil das halt einfach erstmal zum einen auch wieder keine technische Erfindung im eigentlichen Sinne ist. Und einfach, das einfach eine unnötige Einschränkung eines ganzen Marktes sein kann, bestimmte Geschäftsideen, Geschäftsmodelle, Geschäftsabläufe patentiert sind oder patentiert werden können und darauf dann halt immer Gebühren erhoben werden müssen. Übrigens, eine Frage sind, schmeiß die rein. Ne? So, das dritte Ding, was wir haben, ist die Ablehnung von Softwarepatenten. Da stelle ich auch wieder die Frage in die Runde, warum denn? Was ist denn an Softwarepatenten schlimm? An was? Softwarepatenten. Dazu kann vielleicht bei Microsoft den Sachen, das ich ja öfters schon mal nach, dass sie halt damals mit den Windows-Sachen. Weil das ja patentiert war auf Microsoft, das ja kein anderer benutzen durfte, da ja auch schon das Klagen gelaufen sind. Weil die das so monopolisiert haben. Das war ja der Zweck jetzt, aber. Ja, eine Haupthilfe hat zum Beispiel ja, da hätte auch nicht einen Kollegialverteilung genommen oder benutzen können, mit der Entscheidung aus der nächsten Umgebung, wo soll da so ein bisschen da sein und passiert in den USA. Genau, das Problem bei Softwarepatenten ist, dass einfach. Ja, Papi. Ja, dass halt gerade im Bereich der Softwareentwicklung es immer wieder vorkommt, dass verschiedenste Sachen auf eine oder Art gemacht werden, auch wiederholt werden. Auch ohne, dass Leute voneinander wissen, auch wissen, dass da Patente eventuell drauf sind. Und das ist einfach eine absolute, ja, das ist einfach eine rigorose Einschränkung ganzen Markt bedeuten kann. Gerade so für kleine und mittlere Firmen, die versuchen sich da vielleicht auch ja, in den Markt festzusetzen, mal wegen jetzt auch mal ein neues Betriebssystem entwickeln wollen würden. Microsoft und Apple halten teilweise so viele Patente auf, sei es auf die Sachen, Elemente wie Startleisten oder sowas. Wo jetzt hier jeder von sich aus auch mal auf die Idee kommen könnte, wenn er eine Software neu schreibt, ohne da jetzt gewillt irgendwie ein Patent zu verletzen. Aber das Problem haben wir halt in vielen Bereichen, auch im ganzen Bereich der Open Source Software, da kommen die Unternehmen, die es halt betreiben oder vertreiben, immer auch wieder in die Probleme damit, dass sie irgendwelche Patente von Firmen verletzen, ohne es überhaupt zu wissen. Hallo. Und deswegen legen wir einfach die Patente auf Software generell ab. Was sind die Alternative? Keine Patente auf Software. Ja, ist nee, warum? Nee, warum ist ganz einfach? Es gibt ja nun mal heute auch große Firmen, ohne die große Problematik der Monopole anzusprechen, aber Firmen, für die das eben die Geschäftsgrundlage ist. Und das ist ja die Software generell ist ja nochmal durch das Urheberrecht sowieso geschützt. Ja. Also insofern, wenn man da jetzt den Patentschutz ausnehmen würde, heißt das nicht, dass da irgendwas effektiv Geschäftsmodellen kaputt gehen würde durch, weil das Produkt selber, was hergestellt wird, die Software selber ist nach wie vor geschützt und kann als solche auch vertrieben werden. Nur die grundlegenden Ideen dahinter einfach nicht. So, das soweit zu den Kernpunkten im Patentwesen. Generell vielleicht nochmal festzuhalten, normale technische Patente lehnen wir nicht ab. Also wenn eine Erfindung macht, eine technische Erfindung macht, kann die Nutzer patentieren lassen und prinzipiell als böse sehen wir das auch nicht an. Was wir allerdings machen möchten, ist die Laufzeiten von Patenten so ein bisschen an die Produktzyklen des Marktes ein bisschen anzupassen. Also Patente gelten, jetzt haben wir jetzt eine Laufzeit von 210 Jahren, danach laufen die sowieso aus. In vielen Fällen ist das okay, manchmal ist es halt auch ein bisschen übertrieben. Zu uns wollen wir einfach diese Laufzeit an den Lebenszyklus ein bisschen anpassen vom Produkt. Wenn man einfach merkt, dass ein Produkt einfach nach 2 Jahren durch ist, meinetwegen, dann macht es keinen Sinn, auch noch ein Patent weiterhin drauf zu führen. Du weißt, wie schnell man mich irritieren kann. So, wir haben noch so ein paar andere Sachen im Programm, um auch gerade sogenannten Patentrollen so ein bisschen entgegenzuwirken. Das sind Patentrolle, bezeichnen Unternehmen oder Personen, die halt sich Sachen patentieren lassen. Entweder nicht patentierte Sachen, die bereits irgendwo auf dem Markt sind, allerdings vielleicht auch auf dem Nischenmarkt und daher keine große Bekanntheit haben und lassen sich dann die Sachen patentieren. und können danach halt Lizenzgebühren dafür verlangen. Die andere Sache ist, es gibt halt noch Firmen, die ebenfalls versuchen, möglichst viel zu patentieren, das aber selber gar nicht am Markt bewerben, großartig, oder was damit machen wirtschaftlich, sondern einfach nur darauf warten, bis zufällig das halt vielleicht nicht besser wusste und dann den halt zu verklagen und Lizenzgebühren aufzudrücken. Das Ganze wollen wir ein bisschen entschärfen, indem wir auch, indem die Leute, die Patente anmelden wollen, auch nachweisen müssen, dass sie den Nachweis erbringen müssen, dass sie das Produkt auch am Markt tatsächlich platzieren wollen. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann kann das Verteller dementsprechend auch die Patente wieder entziehen oder die auch verkürzen. So, das ist im Wesentlichen das. Wir haben noch ein bisschen Aufweichung von dem Patentvergabeverfahren als solches, in dem, weil es wohl immer wieder dazu kommt, dass die Leute, die Patente im Kartellamt vergeben, anscheinend doch nicht die nötige Weitsicht oder dergleichen halt haben, wollen wir das Vergabeverfahren so ein bisschen öffnen, dass auch fachkundige Personen von außen sich an diesem Patentvergabeprozess beteiligen können. So. Ja, im Wesentlichen ist es das zum Patentprogramm. Ist eine stille Gruppe. Das war die anderen beiden Male war das so furchtbar lang, bis ich hier angekommen bin. Das habe ich die anderen Teile schon gar nicht vorbereitet. Aber im Wesentlichen sind es halt die wichtigen Eckpunkte aus dem Wahlprogramm, denke ich mal erstmal. Gibt es dazu Fragen oder könnt ihr euch irgendwie vorstellen, mit was ihr dazu konfrontiert werden sollte? Könntet ihr auf der Straße und bitte. Und zwar bei dem Punkt dafür sorgen, dass derjenige, der anmeldet, auch nachweisen muss, dass er das dann auch baut. Da war zuerst in meinem Bauch, oh Gott, da könntest du uns ja bestimmt bis sonst wohin. Ja, da haben wir, hat leider nicht geklappt. Auf der anderen Seite, ich kann doch niemanden zwingen, nur weil er eine gute Idee hat, muss er das jetzt auch produzieren. Das sind Kannverfahren. Es geht halt in dem Fall wirklich nur darum, eben die Leute, die das missbrauchen, die halt wirklich Patente horten. Jetzt natürlich in der Praxis, in der Ausführung, das geht aber nicht. Da müssen wir da viele andere Gesetze auch noch ändern. Wir werden das keine Frage, das müssen wir an vielen Bereichen, an vielen Stellen natürlich tun. Ich meine, es gibt auch davon reden, dass zum Beispiel die Firmen sagen, die blockieren durch ein Patent irgendwelche Weiterentwicklungen. Es gibt ja von der Art und Weise, wie man gewünscht weiß, wie lange wird, dann weiß alles. Man hat bestimmte Sachen in der Technik nur so weit schwimmen und sehr viel Spritsparen ausbauen können, wo diese Art und Firmen Patente drauf haben, die irgendwie solche Sachen verhindern können. Achso, okay. Das sind ja auch alles Kannregelungen. Also das Kartellamt kann dann halt meinetwegen auf Anrufung, ist noch nicht als konkretes Modell weiter ausgeführt, meinetwegen darüber entscheiden, wo man jetzt meinetwegen über 5 Jahre mitbekommt, dass Firma XY einfach immer nur Leute verklagt und sonst nichts damit macht, kann man durchaus schon mal davon ausgehen, dass es gar nicht deren Absicht ist, meinetwegen da das produktiv einzusetzen und könnte dann dementsprechend dagegen vorgehen. Könnte man dann eine Fristenregelung machen, dass man sagt, 2 oder 3 Jahre nicht in Produktion, dann ist es wieder frei. Steht jetzt nicht im Wahlprogramm. Ja, auch nur das wissen wir wohl auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Forderung. Wir zeigen im Prinzip die Missstände auf, dass es eben solche Fälle gibt und wie man die dann konkret gesetzesform hinterher ausformuliert. Okay, dann müssen wir das machen, wenn wir in der Verantwortung sind. So. Wenn es das jetzt dazu wäre, würde ich auch direkt zu einem Block Urheberrecht kommen. So, ich fange auch hier in Anführungszeichen von hinten an und versuche erstmal die allgemeineren, die unkritischeren Blöcke abzuarbeiten, auch wenn ihr sicher auf der Straße, wenn ihr in die Diskussion kommt, hauptsächlich mit Fallschirmen zu kämpfen haben werdet. Fallschirmen. Das tauscht bei so einem Ding. Okay. Fangen wir an mit dem Bereich Bildung und Forschung und Wissenschaft. Nach unserem Programm sollen für Kindergärten, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, sämtliche öffentliche Bildungseinrichtungen und sämtliche Mediennutzung komplett freigestellt werden. Das umfasst halt Sachen aus Tageszeitungen, aus Büchern, aus Radio, Funk, Fernsehen, Film, was auch immer. Zu Bildungszwecken sollten diese Einrichtungen diese Sachen jederzeit, egal in welcher Art und Weise, verwenden dürfen. Eventuell eine Einschränkung hierbei, wie auch immer, oder wenn man sich unbedingt an einem Schulbuchverlagswesen festklammern möchte, die Einrichtungen müssen oder sollten zumindest die Werke halt einmal initial kaufen. Also sprich, bis auf die reguläre Anschaffung der Werke bis auf dessen soll halt bei den Einrichtungen keinerlei weitere Gebühren anfallen, auch für diese ganzen Kopierabgaben und was es da halt noch alles gibt. Hintergrund ist einfach, relativ einfach, Bildung ist wichtig, Bildung begünstigt einfach alles in unserer Gesellschaft letztendlich auf gewisse Art und Weise. Und gerade in einem System, wo wir gerade denken, dass unser Bildungssystem doch immens unterfinanziert ist, ist es einfach nicht nötig, dass Bildung auf dem Weg nochmal unnötig verteuert wird einfach. Ja, Fragen? Boah, ist das ruhig. Oder hat er keinen Bock mehr und wollte einfach nur schnell durch. Nein, zuhören. Okay, yes. Man muss halt ja auch mal erstmal, wenn man sich da noch nicht so ewig mit beschäftigt hat, auch noch mal ein bisschen sacken lassen. Ja, ja. Ich bin auch überlegen, was das heißt im Prinzip. Ne? Du sprichst ja von sämtlichen Medien, die es dann so auf dem Markt gibt. Ja. Ja, ja, die Maximalfrau. Ja. Nee, und wie gesagt, wenn man halt auch wenn man zumindest, wie gesagt, die Initialanschaffung der Werke soll ja trotzdem monetär vergütet werden und auch wenn, ja, und auch der Bedarf bleibt ja trotzdem bestehen, dass das auch Schulmaterialien, was auch immer, die müssen ja trotzdem aktualisiert werden, regelmäßig neu irgendwie, es kommen ja neue Sachen dazu und sowas. Also kompletter Markt würde da auch nicht wegbrechen, weil ich halt doch tatsächlich immer mal da wieder mit konfrontiert wurde, die armen Schulbuchverlage, die würden ja dann komplett zerstören und sowas. Die müssen sich jedenfalls nur umschichten und dann wäre das halt auch gut. Wie ist denn diese Forderung, sag ich mal, so rein rechtlich abgeklopft? Verfassungsrechtlich hat man sich da mal mit beschäftigt? Ich weiß, das ist eine Scheißfrage. Das ist in Ordnung. Also meine Argumentation lief halt darüber, dass halt, weil ja davon angenommen, ausgegangen wird, dass es um geistiges Eigentum geht und dass wir diesen Eigentumsbegriff haben, ja, und Eigentum aber gegenüber der Gesellschaft verpflichtet und an Bildung ein Anspruch der Gesellschaft als solches einfach ist, dass wir die Urheberrechtsabgaben, die halt auf einem Werk dem Urheber zustehen, für bestimmte Bereiche aushebeln können. Also grundsätzlich ist es auch schon jetzt im jetzigen Recht nicht möglich, dass für bestimmte Arten von Werksnutzungen, zum Beispiel Aufbereitung, einzelne Aufbereitung zum Behinderte zum Beispiel, dass dafür keine Gebühren bezahlt werden müssen. Also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, bestimmte Gebührenabgaben aus der Sache herauszunehmen. Aber wie es dann letztendlich kommt, wird das trotzdem eine sicherliche Entscheidung werden. Aber wenn man sagt, Eigentumsvorbehalt ist untergeordnet dem öffentlichen Interesse oder wie auch immer. Naja. Darf ich? Ja. Das betrifft vor allen Dingen jetzt auch Bildung gesehen. Zum Beispiel, was soll das denn? Wo hier? Entschuldigung. Ich habe hier nichts gemacht. Was ist das? Feste Bauform. Ja, Entschuldigung. Das betrifft zum Beispiel diese kleine Lobby übrigens, eine große Lobby, aber es sind nur drei oder vier Schulbuchverlage, genau genommen drei, die jedes Jahr mit immens teuren und neuen Schulbüchern kommen. Und wenn du dir dann daraufhin mal ein Schulbuch anguckst, das im nächsten Jahr neu ist, steht nichts anderes drin, als das in dem Jahr davor. Da ist eine Formulierung geändert, da ist, wo kommt meine Jahreszahl geändert. Das war es aber auch. Und wenn man dann etwas digital haben will, muss man zusätzlich noch ganz schön bezahlen. Und das ist etwas, was bei uns in der Bildung überhaupt nicht geht. Erstens, dass wir Geld für Schulbücher rausschmeißen, die in Wirklichkeit nichts Neues bringen, die auch nicht hinterfragt werden, wobei manche Lehrer sehr viel besser ihre eigenen Lern- und Lehrmaterialien herstellen könnten, als das manche Schulbuchverlage tun. Da muss man einfach einen Riegel vorschieben, damit diese Verlage nicht in ihrem Glasturm einfach bestimmen, was gemacht wird und dafür Geld verlangen, wo Bildung frei sein soll. So, und für vielleicht auch keine Info nochmal am Rand, und für die Sachen, die halt erlaubt sind an Mediennutzen in der Schule, also so, gerade was das ganze Kopieren und sowas angeht, werden ja Pauschalen bezahlt, die auch unbedingt vom Land bezahlt werden. Wir reden da in dem Bereich von Größenordnung von 30, 30 Millionen Euro. So, und da sind offiziell auch nur so Sachen drin, die aus einem Film 5 Minuten irgendwie zeigen dürfen im Unterricht. Hält sich in der Praxis sowieso an den ganzen Kram keiner letztendlich. Aber das hat, wie gesagt, auch eine immense Summe, die da einfach hintersteht. Und das muss halt einfach nicht sein im Bereich. Also ich erinnere mich an eine Zeit, wir waren ein Riesenkollegium. Und da könnte man sagen, dass fast die Hälfte dessen, was in den Klassen verwandt wurde, vom Kollegium selbst erarbeitet wurde. Wäre vielleicht ein Hinweis, vielleicht kann man da was drehen. Der Schulbuchverlag ja auch eigentlich nicht, oder? Unbedingt vielleicht, wer weiß. Genau, Mensch, was der Landtag jetzt irgendwie verdingst. Ja, hat er das, die hatten irgendwie auch was, es wird, ich weiß nicht, 100.000 Euro oder sowas wurden dann auch zur Verfügung gestellt, jetzt irgendwie freie Lernmaterialien erarbeiten zu lassen, die dann eben auch pauschal schon mal direkt frei unter freier Verwendung stehen. Natürlich. Da gibt es auch genug Lehrer, die natürlich wissen, dass sie mit ihrem eigenen Material arbeiten können. Also, weil das ist ein eigener Stoff auf eine Art so aufbereitet. Das ist eine Professionalisierung durch die Schulverwaltung. Ja. Selber. Stichwort. Ja. Also, wird sich ja ergeben können auch. Wie auch immer. Nächster Punkt ganz, weil er auch relativ kurz sein sollte, Forschung. Was im Wesentlichen durch Gelder, mit Geldern der öffentlichen Hand gefördert wird an Forschung, sollte auch frei im Ergebnis dann für alle einfach sein. Einfacher Punkt, wir bezahlen Geld für Forschung, die Ergebnisse sollten jedem zur Verfügung stehen, sowohl Privatleuten als auch Unternehmen. Wie ist das? Vollkommen egal, aber wie gesagt, das ist unser Geld, das ist unsere Forschung. Wir haben sogar Geld, die lösen die Forschungsergebnisse, die wir bezahlt haben. Das wollen sie doch. Ja, so. Das ist, weiß ich nicht, das sehe ich jetzt auch. Wenn alles machen, wird ja okay, aber wenn wir machen, die anderen nicht. Dann sind wir die Dummen im Endeffekt. Ja, das ist schön. Man muss mit gutem Beispiel vorangehen, sag ich mal. Aber wie gesagt, es ist einfach die öffentlich finanzierte Forschung. Der Gedanke schon, ist okay. Also. Kriegen wir eh nicht umgesetzt im nächsten Mal. Da ist nichts vor. Aber ist ja egal. So, das nächste Ding ist die Gemeinfreiheit amtlicher Werke. Also alles, was Ämter und Behörden so schaffen, weil die schaffen halt auch Werke, in denen bei Leute immer sitzen, die halt Sachen erarbeiten, sollten auch für alle frei sein. Das meint jetzt nicht unbedingt die Anschläge, weiß ich, im Rathaus, weil die interessieren relativ wenig Leute. Das ist besonders im Bereich so typografische Karten, sowas Interessantes, Landvermessen und sowas, wenn sowas Behörden halt machen, dass sie auch eben meinetwegen für freie Straßenprojekte verwendet werden können, die auch. Und dann wissenschaftliche Betrachtungen von was. Was auch immer wieder. Das ist halt derselbe Umstand, wir bezahlen die Behörden, Behörden arbeiten für uns, dementsprechend sollten die Resultate auch frei zur Verfügung stehen. Das waren jetzt die Punkte, die man relativ einfach und schnell abklären kann. Kommen wir kurz zu den Schutzfristen für Werke, die gelten, diese gelten aktuell bis 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers. Diese wollen wir auf 10 Jahre nach dem Tod des Urhebers einschränken. Warum könnte das so sein? Was könnte so sein? Warum könnte man doof? Ja. Warum wollen wir die Schutzfristen für Werke von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers auf 10 Jahre nach dem Tod des Urhebers kürzen? Ja, ein Punkt ist, weil es sehr schwer ist, die Leute, die Rechte haben, aufzuspüren. Und ein zweiter kommerzieller Aspekt ist, dass es die Verlage sind, die da oft nutzen. Wenn nicht die Urheber auf jeden Fall, die sind schon tot. Kann ja nicht sein, dass der Urheber, der dann schon 10 Jahre tot ist, oder irgendwelche Erben oder Erbengemeinschaften oder sonst irgendwas, dass die dann noch so lange daraus Kapital schlagen können für das Wissen, dass jemand, der schon 70 Jahre tot ist. Genau, das ist eben der Punkt, aus unserer Sicht her sollte das Urheberrecht den Urheber begünstigen. Im Wesentlichen. Diese 10 Jahre Frist einfach kurz daher, weil mit dem Tod eines halbwegs bekannten Urhebers wird meistens nochmal monetär einiges an Geld geflossen. Das kann dann halt meinetwegen an die Erben oder Nachkommen nochmal gehen. Diese müssen aber auch explizit benannt sein durch den Urheber, steht jetzt hier nicht im Wahlprogramm drin, aber es gibt ja noch dieses lange Papier. Damit soll es aber eben halt auch gut sein. Gerade weil wir immer wieder Probleme mit so Erbschaftsstreitereien hatten. Das ist ja Loriot-Briefmarken-Ding. Haben ja genug Leute mitbekommen, sodass die nicht in der Wikipedia stehen durften, was ja absolut Quatsch ist, weil dadurch auch kein Schaden entsteht und nichts. Aber wenn das Urheberrecht schon die heiligen Hallen, die heiligen Bande des Urhebers zu seinem Werk schützen soll, dann soll das auch bitte nur für den Urheber dann Möglichkeit gelten. So, im Bereich Film und Software haben wir eine andere Lösung. Da orientieren wir uns an der Veröffentlichung der Werke. Wir haben bei Filmen gesagt, maximal 50 Jahre nach Veröffentlichung Schutzfrist. Das ist immer noch sehr viel, sehr hoch. Hintergrund ist aber einfach, wenn man sowas umsetzen würde, sollte sich eigentlich keiner über so eine Frist erstmal beschweren dürfen, der so ein bisschen nachdenkt. Weil mit Filmen, die älter als 50 Jahre alt sind, da wird in der Regel kein Geld mehr mitgemacht. Und wer sich halt nicht komplett dessen sperrt, wäre es erstmal eine Möglichkeit, das eventuell so umzusetzen. Deswegen diese Frist erstmal so. Im Bereich Software sind es 20 Jahre, analoges gilt ja auch, 20 Jahre alte Software ist normal so höchst uninteressant. Und es sollte sich auch keiner beschweren können, dass er durch irgendeinen Schaden erleidet, wenn man das umsetzen wollen würde. Alles weitere, was Fristen angeht, kann man zu späterer Zeit dann vielleicht nochmal diskutieren, aber in der Art und Weise sollte zumindest wieder kein Gewillter sich irgendwie dagegen schränken können und sagen, nee, ich werde wieder nichts mehr, ich gehe dann gleich. So, dann haben wir den Bereich der Stärkung von Nutzern. Wir haben da erstmal die Wiederetablierung oder Festschreibung der Privatkopie. Die Privatkopie gilt für alle Werke, die ihr selber gekauft habt. Also sprich, wenn ihr, ihr kauft halt ein Werk, solltet ihr das auch auf jegliche Art und Weise kopieren, vervielfältigen dürfen, auf alle Geräte speichern dürfen und wie auch immer, weil ihr habt ein Werk halt erworben und dann sollte es eigentlich unserer Meinung nach als euer Eigentum angesehen werden. In Anführungszeichen Eigentum natürlich bei dem ganzen Thema immer. Aktuell ist das theoretisch auch möglich, solange da keine Kopierschütze drauf sind, weil dann ist es wieder verboten. Und es ist halt einfach ein Selbstverständnis, vom Selbstverständnis heraus irgendwie ein Unding, wenn man für eine Ware Geld bezahlt, dann sollte halt kein Unterschied dazwischen gemacht werden, ob es jetzt ein Fahrrad ist oder ob es halt ein Stück Software meinetwegen ist oder sowas. Man hat halt nur für etwas bezahlt, dann sollte man es auch so nutzen können, wie man möchte. Denn dasselbe gilt für den Bereich Remixing und Mashup. Kurz für die Begriffe vielleicht. Remix bedeutet halt das Mischen verschiedenster Werke oder Teile von Werken in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Kombination mit anderen Werken. Das Mashup meint, man hat beispielsweise ein Stück Video und legt da einfach ein anderes Lied drüber. Also so ein Aufmischen von Werken. Selbe gilt hier natürlich, wenn man die Sachen sich sowieso gekauft hat, dann sollte man damit auch kritisch machen können, tun dürfen, was man will und das auch veröffentlichen dürfen. Solange man damit halt kein Geld macht. Also den Bereich der kommerziellen Bereich, den halten wir da auch strikt getrennt noch vom privaten Bereich. Aber das sollte soweit eigentlich erlaubt sein, weil es halt, wie gesagt, ist halt gekauft und sollte man es auch nutzen können. Die andere Sache ist, was man ganz gerne manchmal hört, was ja mit den ganzen Sachen auf YouTube und den Videoportalen ist, wenn das da hochgeladen wird und das ist ja auch ganz schlimm und böse und dann gucken sich das alle da nur noch an. Dem kann man immer ganz gut entgegnen. Gute Art, wir haben ein tiefes Problem mit YouTube und GEMA. Aber eigentlich sollten die beiden einen Vertrag haben, so wie es auch andere Videoportale haben, und da automatisch auch Gelder an die GEMA fließen, etc. etc. Also das sollte alles abgegolten sein. Das sollte kein Problem darstellen. Dementsprechend ist das Argument, wenn die Sachen irgendwo hochgeladen werden und dargestellt werden, ist halt nicht griffig, weil die Portale zahlen dafür halt schon Geld, damit das erlaubt ist. Eigentlich. Wenn dann dieser Rechtsstreit jetzt nicht mehr. So. Dann kommen wir jetzt zum schönen Punkt File-Sharing. Warum ist File-Sharing nicht böse und sollte vollständig legalisiert werden? Gut, File-Sharing ist nicht nur irgendwelche geschützte Sachen, vollkommen legitim und so. Nee, wir brauchen geschützte Sachen. Immer, überall, jederzeit. Wenn ich die Nutzungsrechnung habe? Mir geht ja gerade darum, nicht wenn du nicht das. Also, und das Tauschen von Werken in Tauschbörsen. Ganz doof gesagt. Weil das eine Privatkopie ist. Dann bist du wie eben bei der Kultur. Ja, Privatkopie. Und wir müssen feststellen, weil du kennst ihn auch nicht mehr gerne. Du kannst ja nicht Privatkopie sein. So, wer möchte denn? Hat sich jemand die Idee des File-Sharing schon mal schützen lassen? Nee, also der Punkt ist einfach, natürlich wird das an Infostellen sehr, sehr schwer zu verargumentieren sein, wenn jemand direkt mit der Meinung dahin kommt, böse, jetzt wollt ihr alles umsonst und weil alles umsonst. Es gibt aber so ein paar Sachen, wo man zumindest Leute zum Nachdenken überlegen kann, die so ein bisschen, also die nicht jetzt einfach verbohrt sind und nur stören kommen wollen. Der Punkt ist einfach der, es gibt keine nachweislichen Auswirkungen von File-Sharing. Wir haben in den letzten paar Jahren gab es so zwei sehr schöne Studien, die das grafisch aufbereitet haben. Das hätte ich auch noch alles mit Verlinkung verlinken. Die heißen The Sky is Rising, die einmal den US-amerikanischen Markt und jetzt in der zweiten Stunde spielen den deutschen oder europäischen Markt betrachten, über die letzten 10, 20 Jahre, wie so die Umsätze in den ganzen Branchen sind, in dem Unterhaltungssektor, sprich Musik, Film, Buch und ja, Software und Spiele und so. Und dabei ist halt festzustellen einfach, dass die gesamten Umsatzzahlen steigen. Und dann meldet sich jemand. Ja, das bei YouTube, ja. Bei YouTube sind die Statistiken, weil sie seitdem bestimmte Sachen nicht mehr beworben werden, wenn YouTube macht, sind die Umsatzzahlen, die Musik auch zurückgegangen werden. Oder ob das auch Feinschicken so einfach zu übertragen ist. Also ich hätte schon, also ich kann es auch nicht, ich könnte es nicht argumentieren mit gutem Gewissen zu sagen, er lädt einer den aktuellen Kinofilm hoch und dann der verteilt in der Welt und wenn dann das später ins Kino gehen, da hätte ich, ja, also wird ja auch schwer, mal das zu glauben, muss ich leider nicht sagen. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Leute, die aktiv Falschwerbung betreiben, mit denen, die darüber halt nicht legal zu bekommen, sondern nicht legal, dass bei denen die Sammlungen von solchen Dateien zwar auch sehr viel größer sind, ich glaube irgendwas um den Faktor 10, aber auch der legal erworbene Anteil deutlich größer ist, er ist dreimal so groß wie ansonsten. Das ist eben der Punkt, die Aussage haben wir, das kriegen wir auch mit, die Aussage haben wir auch von einem ehemaligen Gegenmanager, also ehemaligen Speedless Label, der dieselbe Aussage schon getätigt hatte, die Leute, die viel Sachen kaufen, auch mehr. Auch so heißen wir Piraten. Ja? Leute, die eine gute Name herkommen. Aber nicht so trotzdem. Aber es gibt halt noch ein paar andere Sachen einfach dabei. Man kann sich einmal die Gesamtumsatzzahlen angucken, man kann sich angucken, dass die Nettolöhne in den letzten 10 Jahren gesunken sind. Die Leute, zumindest wenn man sich die Gesamtzahl anguckt, die man trotzdem mehr ausgeben als jemals zuvor. Keine Branche, auch die Musikbranche, hat Umsatzverluste insgesamt gesehen. Hinzu kam der ganze Software-Spielemarkt, der explodiert ist in den letzten 10 Jahren, der wahrscheinlich die Musikindustrie auch übertrifft. Und alles in allem, wie gesagt, wird trotzdem mehr Geld dafür ausgegeben. Hinzu kommt, wir haben jetzt seit 10 Jahren Breitbandinternet in Deutschland. Es müsste sich kein Mensch mehr seit 10 Jahren irgendwelche Sachen kaufen. Die Leute kaufen aber nachweislich mehr einfach als vorher. Ich könnte mit dem immer sagen, die Strafschutzverfolgung, die ist abmannmäßig, weil man da ist komplett gegen sind. Damit könnte ich prima leben. Also weil diese Verfolgungsweise, die dahinter steckt, ist ja teilweise nicht mehr normal. Und diese Schaden, die dann konstruiert werden. Aber es ist komplett so zu sagen, dafür kaufen die Leute vielleicht auch mehr, dann ist wirklich, also mir fällt es persönlich schwer, das zu argumentieren. Das ist aber, zumindest nach dem, was man faktisch kennt, ist es aber tatsächlich so. Die Leute sind immer noch nach wie vor bereit, dafür Geld auszugeben. Und wenn es halt ein paar Prozent der Leute gibt, die halt rumprollen, und, also sind ja meistens halt stärker, ich habe hier 20 Milliarden Filme und haha, scheiß Urheber oder kein Geld, das sind auch nur ein paar Prozent der Leute, wenn überhaupt, und da sehe ich ja keine Veranlassung des. Jedenfalls, ich habe auch in meiner Vergangenheit sehr viele Sachen aus zweifelhaften Quellen wahrscheinlich geguckt, aber ich meine, irgendwann verdient man dann auch ein bisschen Geld und dann kann man sich auch Sachen leisten und dann kauft man sich die auch einfach, weil es einfacher ist, es ist schneller, man will es einfach gerade machen. Qualität ist auch besser. Qualität ist besser. Genau. Ich mache den Fehler jeden Monat, am Anfang, wenn ich Geld habe, kaufe ich mir irgendwelche Musik-CDs sogar noch nach. Ja, ja. Und lass sie unverschweißt im Schrank stehen. Also ich habe auf dem Gebiet habe ich auch eine einschlägige Vergangenheit, die gar nicht ins Detail gehen, und ich kann nur sagen, zum Beispiel Filmmaterial, wenn das ein guter Film ist, bin ich lieb gerne hinter ins Kino gegangen, weil ich dann einfach toll finde, in den riesigen Kinosaal. Ich bestreite gar nicht, weil ich bestreite nicht. Aber es hat mich vor viel Schrott bewahrt, dass ich nicht in das soll es auch mal, ja. Ich bestreite nicht, dass man dann so ist. Wo ich so nie reingegangen wäre. Ich möchte nicht wissen, was mein Mann an Filmen runtergeladen hat. Du reist gerade jemand, der nicht da ist. Und was man mit Sicherheit nicht durfte. Und wir haben mittlerweile zu Hause eine Bibliothek, die ist streng gegen den Rahmen und dazu noch so ein Riesenbildschirm, so, dass man sich wirklich Kino ersparen kann. Aber bitte? Ja. Bibliothek egal. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Der traurige Punkt ist einfach, eigentlich lässt es sich nicht verargumentieren, warum das schädlich sein soll, weil dafür jeglicher Nachweis fehlt. Wir sind tatsächlich ins Kino gegangen stattdessen, weil wir einfach die Zeit auch nicht haben. So kannst du es dir aussuchen. Ja, ich hatte auch früher MP3, ich kaufe jetzt MP3s, die dieser ursächliche Kopierschutz dafür weg ist. Ich fand das ein total bescheuert zu sagen, ich kaufe nur Musik für 99 Cent im Titel und kann ihn dann wieder auf MP3-Player draufspielen, weil irgendein Zivil nicht klappt. Ne? Ja. Dann ist es auch so eine MP3, ist ja verkauft von MP3. Also so, nochmal vielleicht zum Falsch, zwei Worte nochmal dazu, das wird halt ein interessantes Thema sein, aber diese Prophezeiungen, die haben wir halt regelmäßig, die haben wir auch beim Videorekorder gehabt, die haben wir bei der DVD-Einführung, bei jedem neuen Video, dass danach halt keiner mehr was noch kaufen würde, irgendwo hingehen würde und wie gesagt, praktisch ist es halt das Gegenteil, die Leute haben weniger Geld, geben mehr Geld dafür aus und ich weiß, es ist halt immer eine Sache, ob man die Leute halt so erreicht hat. Das Problem ist, oder was ihr vielleicht auch zeigen solltet, ein gewisses Verständnis für Leute, die meinetwegen, wenn ihr mit denen konfrontiert werdet, aus halt älteren Branchen meinetwegen kommen oder anders sozialisiert worden sind, dass es halt durchaus ein sozialer Lernprozess sein kann, das Ganze zu akzeptieren im Prinzip. Weil der Gedanke erstmal natürlich naheliegt, warum soll ich nur was kaufen, wenn es umsonst ist. Man muss dazu zumindest den Leuten vielleicht mit ein bisschen Verständnis erstmal begegnen und die vielleicht auf den Weg halt abholen. Was einfach rein als Einstiegsthese ist es halt schwierig einfach. So, wenn es zum Fallschirm nichts ist, erstmal, dann mache ich noch zwei kleine Bögen. Und den Punkt, den wir natürlich auch drin haben, den hatte ich eben nicht explizit erwähnt, das ist halt die Ablehnung komplett von Vorsicht, verdeckte Kamera. Epischen, ja, das ist auch so ein Bögding. Jegliche Ablehnung von technischen Schutzmaßnahmen, eben aus dem Grund, zum einen wegen der Privatkopie, wie ich schon genannt, und zum anderen ist das auch so ein bisschen die Sache, dass dadurch auch der illegale Markt auch so ein bisschen befeuert wird. Ganz blödes Beispiel ist halt der Filmbereich, die teilweise ja so vollgestopft sind mit FBI-Warnungen und sonst was vor den eigentlichen Filmen, dass man als ehrlicher Käufer eigentlich sich denkt, was soll der Schrott denn jetzt so? Wofür habe ich bezahlt und werde nochmal darüber belehrt, dass ich hier nichts machen darf mit? Oder ich hatte selber schon mal den Fall bei Live-Konzerten, diese Regionalcodes, die es auf DVDs gibt. Also ich habe de facto ein paar Live-Konzerte bei mir, die ich mir halt illegal nochmal saugen musste, weil ich die nicht, bei mir nicht abspielen konnte. Und all diese Maßnahmen lehnen wir halt ab, weil es keinen Schutz dementsprechend für die Verbreitung, also für die rechtwidrige Verbreitung bringt, sondern einfach die Leute, die es halt kaufen, benachteiligt. Und das ist halt ein Mucks. So, dann haben wir aber noch. Was super ist, Mann. Die sind alle ruhig und artig irgendwie. Das würde ich schon nicht unterschreiben. Vielen Dank. Du hättest sie mal eben sehen wollen. Nein, wir sind ja nicht so ruhig, weil wir so artig sind, sondern weil sich offensichtlich noch keine großen Fragen ergeben. Du hast es ja gut gemacht, du hast auch gesagt, du hast aus Fehlern von vorhin gelernt. Also, ja, war das jetzt eben einfach besser. Ja, ich bin 10 Leute reingelaufen und 8 rausgegangen. Wir dürfen nicht auf den Balkon. So, dann haben wir noch zum Abschluss den Blog Stärken der Urheber. Der ist leider sehr abstrakt, weil das Problem ist halt, das Urheberrecht selber ist ein sehr abstraktes, kompliziertes Konstrukt und dementsprechend ist es auch nicht ganz einfach, die Sachen darzustellen. Daher, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, lest euch mal, sprecht nochmal das längere. Ich mach's anders, ich stelle euch das Wichtigste nochmal zusammen da in die Mail. Mach's ein bisschen anders. Bei Urhebern gibt es primär das Problem, kommt allerdings auch wieder auf die Branche an. Zum Beispiel gerade im Musikbereich oder im großen Major-Musikbereich diese Verträge à la Bayreuth. Sprich, dass ein Künstler, ein Musiker, ein Urheber sämtliche Rechte an seinem Werk oder bis 50 Jahre mit seinem Tod hinaus an diesem Werk genommen werden. Das umfasst teilweise nur andere Bereiche, es geht teilweise so weit, dass die Bandnamen inklusive auch mit übernommen werden und dass Musiker, wenn sie da aussteigen oder woanders weitermachen, nicht mal mehr ihre eigenen Songs aufführen dürfen, ohne dafür Abgaben, also nochmal zusätzliche zu den GEMA-Abgaben zu zahlen, was halt auch ein bisschen absurd ist. Wir haben ja auch erstmal wieder eine sehr, sehr großzügige Fristgrenze eingebaut, dass halt so Verträge maximal 20 Jahre lang laufen dürfen. Was immer noch sehr großzügig ist, allerdings wurde das Programm auch dahingehend so ein bisschen entwickelt, ob man es irgendwie umsetzen kann, wenn halt die Parteien ein bisschen gewillt dazu sind. Und wenn man jetzt direkt mit wir machen das komplett flexibel, nur ein Jahr, wie auch immer, das funktioniert in manchen Bereichen nicht, gerade im Buchmarkt oder sowas, brauchst einfach ein paar Jahre auch manchmal in Vorbereitung, gerade wenn die auch mit Vorleistungen gehen und gehen. Filmdreh ist auch so eine Sache, die funktioniert nicht meistens nicht über ein Jahr und dann muss man einfach erstmal so, dass es funktionieren könnte. In dem Zusammenhang gibt es noch viel, viel Kleinstricke für Urheber, dass ich nehme es auch mal wieder beispielhaft an der Verfilmung eines Buches. Ein Buch soll verfilmt werden, der Urheber räumt seine Rechte ein und das Werk erstmal nicht woanders verfilmen lassen. Es gibt dazu irgendwelche Fristen, die sagen, ja, nach 3 oder 5 Jahren darfst du das wieder, aber das kann man alles vertraglich umgehen und jegliche dieser Regeln, wann der Urheber wieder über sein Werk verfügen könnte, lassen sich halt alle vertraglich umgehen, um es einfach kurz zu machen. Und diese vertragliche Umgehung, die wollen wir halt einfach streichen. Ist zwar in Ordnung, so Sperrgrenzen von ein paar Jahren gesagt zu haben, weil es bei manchen Fällen praktisch ist, weil sonst geht halt einer zum Filmhersteller, kriegt einen Tag später ein besseres Angebot und haut dann wieder ab. Das ist irgendwie dann also durchaus auch nachvollziehbar, dass da gewisse Sicherheit bestehen soll. Aber einfach dieses pauschale Ausräumen von möglichen Rückerstattungsfähigkeiten für den Urheber soll halt entfallen. Genau wie so Sachen, dass halt Rechte für unbekannte Nutzungsarten eingeräumt werden können, was einfach überflüssig ist. Also wenn jemand ein Werk nutzen soll, soll er auch bitte schreiben, ja, ich möchte es verfilmen, Punkt. Und nicht einfach, ja, alles. Oder was auch immer, weiß ich nicht, Unbekanntheit. So, im Wesentlichen war es das. Wenn jetzt noch Fragen sind, okay, danke. Danke. Ich denke auch, wenn man irgendwelche Namen schützt, ist auch übrigens abgedrückt worden, also, dass das nicht sein sollte, oder? Das war ja einer mal hier Weltuntergang-Party geschützt und die anderen, die das gemacht haben, ja im Dezember, dann verklagt. Ja, man könnte theoretisch lustige Sachen mitmachen, aber es ist auch viel mehr mit Markenrecht da reinkommen und sowas, das war aber, ja. Ja. Ja, dann. Vielen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.